Dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Presseon zufolge kritisierten die Persönlichkeiten verschiedener Kreise Südkoreas, darunter der Vertreter der Gemeinsamen Demokratischen Partei und der ständige Vertreter des Maßnahmerates für die Trostfrauenfrage, das Bakun-Regime, das durch die unterwürfige Vereinbarung die Opfer der Sexualsklaverei verleumdete und kein einziges Wort gegen den Zwang Japans zum Abriss der Mädchenstatue sagt.